Okay, ich darf heute eine Kleinigkeit dazu sagen, eben zum Thema Dankbarkeit. Hi, I'd like to say something tonight about the topic of thankfulness. Und was Gott mir vor 3 Jahren dazu gesagt hat. And what God said to me 3 years ago. Und ich habe es leider vergessen und wurde durch Pastor Rob eigentlich wieder darauf aufmerksam gemacht. Unfortunately, I forgot about that, but through Pastor Rob's messages, I remembered again. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar. And I'm thankful for that. Und zwar, als ich nach Wien gekommen bin vor 3 Jahren. So when I came to Vienna 3 years ago, hatte ich ein ziemliches Tief hinter mir von einem Jahr. Also es war wirklich ein Sumpf, in dem ich gewesen bin. I was actually in a valley for about a year. Und in diesen Sumpf wollte ich eigentlich nie wieder zurück, weil da hat mich Gott herausgeholt. And I never wanted to go back to this valley because God actually had taken me out of it. Und ich habe immer gefragt, Gott, warum bin ich wieder dort, wo du mich herausgeholt hast? And then I was asking God, why am I back in this valley where you already brought me out of? Und Gott hat mir in dieser Zeit aber viel gesagt und gelehrt über seine Gnade, seine Liebe und seine Treue zu mir. God spoke to me during this time and he showed me a lot about his grace and his love. Und seine Treue. And his faithfulness. Ja. Und da gibt es ein Buch, das hat mir in dieser Zeit sehr, sehr geholfen. Und zwar heißt das, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. So there's a book that helped me during this time and the title is Das Leben ist, Life is too short. Life is too short. To miss the most important things. Ja, von Bob George. From Bob George. Und dieses Buch hat eigentlich dann auch mein Christsein etwas revolutioniert. Actually, this book has revolutionized something for Christians. Or? Ja. Und ich bin nach Wien gekommen und in dieser Zeit hat eben Gott sehr viel gewirkt. I came to Vienna and God did lots of things during this time. Und ich habe Gott vertraut, dass er mich da haben will. I was trusting that God wanted to have me here. Und ich bin hergekommen und hatte keinen Job. I came and I didn't have any work. Mhm. Und ich habe Gott immer gebeten, Gott, bitte gib mir doch einen Job. I continuously prayed for God to give me a job. Ich war 2 Monate in Wien und hatte keinen Job und wusste eigentlich nicht mehr, woher soll ich das Geld nehmen, um zu überleben. I was without a job for 2 months and quite desperate and wondering where I was going to get, how to support myself. Mhm. Und dann hat Gott sehr intensiv zu mir gesprochen. Ich habe Vorstellungsgespräche gehabt, die waren eigentlich alle negativ. So I had a few job interviews and they were all negative, but God continually spoke to me. Ich habe in der Früh, am Nachmittag, Abend immer gebetet, bitte gib mir doch einen Job her. I continuously prayed in the morning, the evenings, the afternoons, God, please give me a job. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, das ist eigentlich ganz gut verlaufen. Also wir waren uns, der Chef und ich, wir waren uns einander sehr sympathisch. Then I had an interview and actually it went quite positively. We got along, the boss and I got along well. Und der hat aber dann zum Schluss gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich passe nicht wirklich in den Job, den er offen hat. But then the guy declined and he said, I'm sorry, but I don't really have a job for you. Yeah, it didn't fit. It didn't fit his criteria. Ja, das Profil. Und dann bin ich raus und habe mir gedacht, Gott, das gibt's ja nicht. Das war jetzt so super und irgendwie soll es nicht sein. Bitte gib mir einen Job. Then I left this interview confused and said to God, this it can't be true. Please, I don't understand why this happened, but please give me a job. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott genau den Job für mich haben hatte. But then I had the feeling that God really, I had the impression that God really had a job prepared for me. Nur es war noch nicht so weit. But it just wasn't his timing. Also, das ist das, was ich, den Eindruck hatte ich. It was the impression I had. Und ich habe das Buch weitergelesen über die Gnade Gottes und die Sohnschaft, die wir durch Jesus haben. I continued reading this book about God's grace. Und dann kam ich zu dem Thema Dankbarkeit. Then I got to the topic of thankfulness. Und ich habe Folgendes gelesen. Then I read the following. Bob George schreibt, oft berate ich Menschen, die aus Angst vor einer Entscheidung ganz aus der Bahn geworfen sind. What has happened? I was often counseling people, die vor einer Entscheidung ganz aus der Bahn geworfen sind. Okay, those who were thrown out of their track. of making decisions. Und sie sagen immer, was will Gott, dass ich in dieser Situation tue? And he said, na, die Personen, those the, people. They were saying, what does God want me to do in this situation? Und er sagt darauf, ich weiß nicht genau, was Gottes Wille ist in dieser Situation. And the author wrote and said, I don't know what God's will is in this situation. Aber eines weiß ich. But one thing I know for sure. Es ist Gottes Wille, dass Sie in dieser Situation Dank sagen. But I know that it's God's will that you say thank you in this situation. Und dann geht eben weiter und sagt, then he continues to say, warum sollte Gott uns sagen, dass wir in allen Dingen dankbar sein sollen, sogar in schlechten? Why should God tell us to be thankful even in the bad situations? Weil Dankbarkeit ein konkreter Ausdruck unseres Glaubens an Gott ist. Because thankfulness is a concrete confirmation of our thankfulness, our trust in God. Und dann habe ich ein bisschen überlegt. Then I thought about it. Okay, Gott, du hast mich da hergestellt, du hast mich aus dem ganzen Sumpf wieder rausgeholt. Okay, God, you brought me out of the valley and dafür bin ich dankbar. And I'm thankful for that. Wofür kann ich noch dankbar sein? What can I be thankful for more? Und dann habe ich überlegt, na, eigentlich bin ich jetzt 2 Monate in Wien, ich habe keine Arbeit. Then I thought about it. Actually, I'm in Vienna for 2 months and without a job. Und ich bin mein ganzes Leben lang noch nie so viel U-Bahn gefahren. Ich habe die ganze Stadt kennengelernt. And actually, I never drove so often with the public transportation and I got to know the city. Ich habe Freunde kennengelernt, die waren im Kaffeehaus, ich habe mich gut unterhalten. Also I met friends and we were able to meet in cafe houses and have a good time. Ich habe gesagt, Gott, eigentlich danke für den schönen Urlaub. But God, actually, I'm thankful for the nice vacation that I had. Auf meinem Bankkonto war genug Geld. Ich habe mir das selber nicht erklären können. Ich war vorher im Zivildienst. I was in civil dienst the time before, and actually there was enough money on my account, so I wasn't sure how this happened. Aber ich habe gut überleben können. Es war einfach, es hat passt. Ich war einfach dankbar und dafür für die Zeit, die ich genießen habe können in Freiheit. But everything was managed, and I had enough money to survive, and I was actually able to enjoy this time. Und dann war der Gedanke da, wenn Gott ewig ist. Then I got the thought of how God is eternal. Und er wusste schon viele, viele Jahre zuvor, dass ich in dieser Situation sein werde. And he already knew then that I would be in this situation now. Dann hat er bestimmt auch eine Lösung dafür. And he obviously has a certain solution. Ja, und war einfach dankbar und gesagt, okay Gott, danke, du wirst einen Job für mich haben, du sorgst für mich. Then I was really thankful and said, okay God, I trust you and I know that you have a perfect job for me. Und ich habe mich weiterhin beworben und kann mich erinnern, da war ein Tag, da war es sehr regnerisch. And I kept applying for jobs and I remember on one day it was very rainy. Und ich bin wieder rausgekommen nach einem Vorstellungsgespräch, war wieder negativ. I came home after another negative interview. Bin heimgekommen, war Gott dankbar, dass ich jetzt einen heißen Tee trinken habe können. And I was thankful to God that I was able to drink a hot tea. Und plötzlich hat das Telefon geläutet. And all of a sudden the phone rang. Und dann war das genau der Chef. And it was exactly the boss. Mit dem ich sehr gut gesprochen habe, aber er gesagt hat, na definitiv passe leider nicht dahin. The one that we had a good relation, a good interview with, but he said he didn't have a job for him. Und er hat dann gesagt, okay, es hat sich da was geändert. He said, okay, there was a change. Und ob ich noch suche. And if you're still searching for a job. Und habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. And I said, yes, actually, yes, I am. Dann hat er mich nochmals eingeladen zu einem Gespräch. And he invited me again for a second interview. Ja, und letztendlich ist es dann der Job geworden. And in the end, that was the job that I ended up taking. Ja, und ja, es war einfach für mich ein großes Zeugnis und hat mir einfach gezeigt, dass Gott wirklich immer hinter uns steht. That was actually a great testimony for me and proof that God is standing behind us. Und ja, dass er für alles eine Lösung hat. And that he has a solution for everything. Und ja, das wollte ich einfach kurz mitteilen. And I wanted to share that with you. This morning I'd like you to turn with me if you have your Bibles. If not, we should have the scripture on the screen here. Also heute früh möchte ich einmal, dass ihr mit mir in der Bibel an eine bestimmte Stelle schlagt. Wenn ihr die Bibel nicht dabei habt, gibt es die Möglichkeit, dass ihr es hier auf der Leinwand sehen könnt. Gospel of Mark. Wir gehen ins Markus-Evangelium. First chapter. Erste Kapitel. And the 14th and 15th verses. 14. und 15. Vers. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Let's und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Let's pray together. Und lass uns gemeinsam beten. Father God, we need to hear from you today. Vater Gott, wir müssen von dir heute hören. Every day we need strength from you. Jeden Tag brauchen wir einfach Kraft von dir. We need to be washed by your word. Wir müssen gewaschen werden, rein durch dein Wort. We need to hear your voice to us, speaking what we need to hear. Wir müssen einfach deine Stimme hören, auf das du einfach zu uns sprichst, und wir hören. I ask today, God, that you would speak. Und ich bitte dich heute, dass du sprechen mögest. Use your word to do your work today. Verwende deine Worte dazu, dass du dein Werk einfach in uns vollbringst. We put this time into your hands. Und so legen wir diese Zeit in deine Hand. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to start out today telling you a little story. Ich möchte heute damit beginnen, dass ich euch eine kleine Geschichte erzähle. And as this story unfolds, I think you'll begin to recognize where this story came from. Und wenn sich diese Geschichte dann entfaltet, dann werdet ihr anfangen zu erkennen, wo diese Geschichte herkommt. There was once a man who bought and sold jewels. Da gab es einen Mann, der kaufte Juwelen. All his life he was seeking for the perfect pearl. Und dieser Mann, er suchte sein ganzes Leben nach dieser vollkommenen Perle. One day as he was talking with another jewel merchant, und eines Tages, als er mit einem weiteren Juwelenhändler sprach, he looked and saw this pearl that was the one he'd been looking for. Da schaute er und da sah er genau diese Perle, nach der er gesucht hatte. He quickly looked in his wallet to see how much money he had with him. Und er schaute kurz in seinen Beutel, um herauszufinden, wie viel Geld er da bei sich hatte. And he realized pretty quickly that he probably didn't have enough money to buy this pearl. Und er erkannte sehr schnell, dass er wahrscheinlich nicht genügend Geld dabei hatte, um diese Perle direkt zu kaufen. But he asked anyway. Aber doch fragte er den Verkäufer. And said to the other jewel merchant, how much is this pearl? Und so fragte er diesen Juwelenhändler, ja bitte, was sollte diese Perle wohl kosten? And this other merchant said, it costs everything. Und er sagte ihm nur, es kostet dich alles. And the man looked in his wallet again and saw how much he had. Und er schaute praktisch hinein in seinen Beutel und sagte, ja, okay, so viel habe ich. And showed it to the other merchant. Und er schaute halt und er gab das, was er hatte, dem anderen Händler. And said, is this enough? Und er fragte ihn nur, ist das genug? He said, it costs everything. Er sagte, es kostet alles. And the one seeking the jewel said, I want this so badly. Und der diese Juwel haben wollte, sagte, ich möchte es einfach haben, um alles. And the other merchant reached out and took his wallet. Und der andere, er griff einfach nur nach seinem Geldbeutel und er griff es. And began to push the jewel toward the man. Und dann schob er ihm diese Juwele zu dem Mann herüber. Well, the man who was seeking the jewel said, well, wait a minute. Aber der Mann, der nach dieser Perle, nach dieser Juwele suchte, sagte, kleinen Moment. My driver's license is in that wallet. Give me my driver's license. Bitte schön, mein Führerschein ist auch in meinem Beutel drin. Gib mir doch den bitte zurück. The other merchant said, der andere Händler sagte, it costs everything. Na, das kostet alles. He says, oh. But the pictures of my children and my wife, they're all in my wallet. I want those things. Die Bilder von meinem Kindern, von meiner Frau, die sind auch in diesem Beutel. And the merchant said, you don't understand. It cost everything. Der Händler sagte nur, das verstehen Sie nicht. Ich habe Ihnen gesagt, es kostet alles. Your family and your car, they belong to me. Ihre Familie und ihr Auto, das gehört mir. So the man said, but my identity papers in there. I need my identity papers. Dann sagte, nein, mein Personalausweis ist da drin, bitte schön. And the merchant said, und der Händler sagte nur, you really still don't understand. It costs everything. Ich glaube, das ist immer noch nicht verstanden. Es hat dich bereits alles gekostet. Everything including you now belongs to me. Alles, dich eingeschlossen, es gehört jetzt mir. Now you know where this parable has come from, don't you? Also ihr wisst, wo diese Parabel herkommt. This parable was told to Jesus in a much shorter form. Diese Geschichte wurde erzählt von Jesus in einer verkürzten Form. And he said, the kingdom is God of God is like a man seeking a great pearl. Und Jesus gab diese Parabel und sagt, das Königreich Gottes ist zu vergleichen mit einem Mann, der eine Perle kaufte. The kingdom of God to truly own it costs you everything. Das Reich Gottes wirklich zu besitzen, es wird dich alles kosten. As I was preparing this message, I began to realize one thing. Als ich diese Botschaft vorbereitete, da ging mir etwas auf. This topic of the kingdom of God is much bigger than I could ever tell you in one setting. Dieses Thema, das Reich Gottes, ist viel größer, als ich euch das nur in einem Mal irgendwie weitergeben könnte oder erklären könnte. So today I'm just going to give you a taste. Also heute Morgen möchte ich euch einfach nur einen gewissen Vorgeschmack geben. My hope is that you'll take it to heart. Meine Hoffnung ist, dass es euch zu Herzen nehmt. And you'll be able to, you will be willing to seek the kingdom for yourself. Und dass ihr deswegen dann bereit seid und willens für euch selbst dieses Königreich voll und ganz zu suchen. Now Jesus started his preaching ministry by this verse actually. Jesus begann seinen Predigtdienst mit diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. So the kingdom of God is near. Und er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Well, what is this kingdom we're talking about? Also was für ein Königreich, wovon sprichst du da? What are we talking about, the kingdom of God? Das Reich Gottes, was ist das? In its simplest definition, it just means anywhere God is king. In der einfachsten Form bedeutet das ist einfach überall dort, wo Gott König ist. Wherever God is obeyed, wherever God is honored, there's the kingdom of God. Wo immer Gott gehorcht wird, wo immer er geehrt wird, da ist das Reich Gottes. So the kingdom of God is just wherever God's will is done. Das Reich Gottes ist immer dort, wo Gottes Wille geschieht. But I think we need a little background to understand how the kingdom of God works in our present time. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen einen Hintergrund dazu, um zu verstehen, wie das Reich Gottes in der heutigen Zeit funktioniert, wie es zu verstehen ist. If we go to Jesus' great teaching on how to pray, wenn wir uns diese großartige Lehre Jesu anschaut, wo er uns lehrt, wie wir beten sollen, he taught his disciples this way. Da lehrt er ja den Jüngern Folgendes. Our Father, the one who lives in heaven, und Vater unser, der du im Himmel bist, may you always be honored for who you are. Möchtest du immer geehrt sein für der, wer du bist. I want your kingdom to come. Ich möchte, dass dein Reich komme. I want your will to be done. Dass dein Wille geschehe. On earth. Auf Erden. Right here where we live. Da, wo wir jetzt hier leben. The same way it's done in heaven. Genauso, wie es im Himmel ist. So the place where the kingdom of God is most perfectly expressed is in heaven. Also dort, wo das Reich Gottes sich am vollkommensten ausdrückt, ist im Himmel. But God wants that kingdom to be expressed on earth also. Aber Gott möchte, dass dieses Reich Gottes auch hier auf Erden ausgedrückt wird. I'm going to give you a little review now. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen eine Wiederholung geben. It's important you understand this. Und das ist wichtig, dass ihr das versteht. When God created the heavens and the earth, als Gott den Himmel und die Erde erschuf, the earth was also his kingdom. War die Erde auch sein Königreich. He created it perfect. Er hat es vollkommen geschaffen. He created it in such a way that it honored him. Er hat es in einer Weise geschaffen, dass es ihn verherrlichte und ehrte. The inhabitants of the world, Adam and Eve, obeyed him perfectly. Und die Bewohner dieser Erde, Adam und Eva, haben ihm vollkommen gehorcht. They gave him honor. Sie gaben ihm die Ehre. But we know the story. Aber wir kennen die Geschichte. Sin entered in. Die Sünde kam hinein. And when this sin came in, that relationship with God, that honor of God was broken. Und als die Sünde hineinkam, war diese Beziehung, die er Gott ehren sollte, zerbrochen. It was bent, it was twisted. Es war verdreht und da war ein Band drin. It turned into everything but honoring God and obeying God. Hat sich völlig verkehrt und verdreht und es ist einfach der völlige Gegenteil geworden, davon Gott zu ehren. And God would have been perfectly just to have destroyed it all. Und Gott wäre vollkommen gerecht gewesen, wenn er es also vollständig zerstört hätte. And started all over again. Und nochmal neu begonnen hätte. But he's a great God of mercy. Aber er ist ein Gott der Barmherzigkeit, großer Barmherzigkeit. He's a great God of grace. Er ist ein großartiger Gott von großer Gnade. So he set a plan in motion. So hat er einen Plan in Bewegung gesetzt. He set about to pay the penalty to buy the kingdom, buy the earth and its inhabitants back. Er hat dran gemacht, einfach die Strafe zu bezahlen, auf dass er die Erde und ihre Bewohner zurückkaufen könnte. He set about a plan to bring people back to honoring him. Und so hat er sich praktisch dran gemacht, einen Plan auszuführen, um die Menschen zurückzubringen, auf dass sie ihn ehren. He set about a plan to restore the fullness of a person's life. Und er hat sich dran gemacht, die Fülle des Lebens einer Person wieder ganz herzustellen. To restore peace and love and grace and mercy. Frieden, Liebe und Barmherzigkeit wiederherzustellen. How did he do that? Wie hat er das gemacht? He did that by sending his son Jesus. Er hat das getan, indem er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Now this is all review. You know all this. Und das ist in gewisser Weise nur Wiederholung, denn ihr wisst das ja. But it's important to fix these things in our mind. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge einfach in unserem Gedanken und in unserem Sinn einfach festgesetzt haben. So in Jesus he provided two things. In Jesus hat er uns mit zwei Dingen versehen. One was the great sacrifice to buy back that which was lost at the fall with Adam and Eve. Das eine war dieses große Opfer, was er gegeben hat, um diesen Sündenfall zurückzukaufen, der mit Adam und Eva geschehen war. So that a door might be open for us to enter into the kingdom of God. Auf dass sich für uns einfach die Tür wieder öffnet, dass wir zurückkehren können in das Reich Gottes. To enter back into the kingdom that we were designed to be in. Um einfach zurückzukehren hinein in das Reich, für das wir ja eigentlich geschaffen waren. Back to the kingdom where we fit, where we belong, where we're most comfortable. Zurück hinein in dieses Reich, wo wir einfach hineinpassen und wo wir dann auch uns am wohlsten fühlen. Dafür sind wir ja gemacht. But he did one more thing. Aber er hat noch eins mehr getan. He came to give us an example of who God truly is. Er kam auch, um uns ein Beispiel davon zu geben, wer Gott wahrhaftig ist. If you want, he gave us the pattern in a life called Jesus. Er hat uns einfach ein Muster gegeben, um es zu zeigen praktisch, und er hat es gegeben in dem Leben Jesu. He gave us that pattern so we could look and clearly see the life that he has for us to live. Er hat uns einfach in einem vorbildhaften Muster gezeigt praktisch, was für ein Leben wir eigentlich leben sollten. To open up the possibility to become once again what God created his people to be. Um und damit auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass wir wieder das werden könnten, wozu Gott uns ja eigentlich angelegt und geschaffen hatte. Now comes the good, another good part. Und jetzt kommt ein weiterer guter Teil daran. Jesus and the apostles began to teach another very important thing that we need to take seriously. Jesus und seine Apostel haben eine weitere Sache gelehrt, die wir ganz wichtig für uns annehmen müssen. Jesus is no longer here with us. Jesus ist nicht mehr länger physisch bei uns. We know him through the scripture. Wir kennen ihn durch die Schrift. And through our experience of talking with him. Und durch unsere Erfahrung, da wir mit ihm sprechen können. But there's a whole world out there who have never experienced that. Aber es gibt eine ganze Welt da draußen, die das noch nie erlebt hat. And our purpose in God is, und unser Zweck in Gott ist der, that we learn how to look and act exactly as Jesus did. Dass wir das lernen, genauso zu handeln und das einfach sichtbar werden zu lassen, wer Jesus ist. And as our character changes and our heart changes, und während sich jetzt unser Charakter verwandelt und auch unser Herz verwandelt, we become the example of who Jesus is to the world. Werden wir zum Beispiel dessen, wer Jesus ist, für die Welt. So we actually join hands with God. Und das heißt, dass wir eigentlich uns da vereint haben mit Gott. And we actually get to work in bringing people to the kingdom of God. In diesem Werk einfach Menschen in das Reich Gottes hineinzubringen. As a church, als eine Gemeinde, we get to be the hands and feet of Jesus. Werden wir jetzt die Hände und die Füße Jesu. To bring God, bring God to people. Um einfach Gott anderen Menschen nahe zu bringen. That's a big challenge. Und das ist eine große Herausforderung. And I will have to tell you very honestly. Und ich möchte euch da ganz ehrlich sagen. It's a lifetime process. Ist ein lebenslanger Prozess. We don't just wake up one day and it's all done. Und wir wachen nicht einfach so einmal auf und dann ist das schon passiert. God doesn't just sprinkle us with holy water and we're something totally different. Oder Gott, besprenkelt uns mit heiligem Wasser und dann sind wir völlig anders. He's given us the way. Er hat uns den Weg gegeben. He's given us the pattern. Er hat uns dieses vorbildhafte Muster gegeben. But you know, when you talk about theological truths, they can make our hearts feel good, can't they? Wenn man da über theologische Wahrheiten spricht, das kann so sein, dass irgendwie uns unser Herz gut fühlen lässt. They can make our hearts kind of glow and feel like, yeah. Dass wir vielleicht gar dann beginnen im Herzen zu glühen und sagen, ja, ja, ja. And in our mind we can say, oh yeah, yeah, yeah, I believe that. Und vielleicht auch in unserem Sinn sagen wir, ja, ja, das glaube ich. I understand all that. Das verstehe ich, ja, ja. How do you actually make it yours in your life? Weil wie wird das dann zu deinem eigenen in deinem Leben? Now here's where the rub is, isn't it? Und da ist jetzt der Punkt. We can come here every Sunday morning. Und wir kommen ja hierher jeden Sonntag. Hear all the good preaching. Wir hören all die guten Botschaften. Say yeah, I love that. Und sagen ja, ja, das liebe ich. Sounds so good. Das klingt so gut. Think I'll go tell somebody. Oh, ich glaube, ich werde das weitererzählen. But it never reaches down into the very depths of who we are and changes us. Aber irgendwie reicht es dann doch nicht hinein in unsere Tiefen, sodass es uns wirklich verwandelt. And makes us into that image of who Christ is. Um uns dann zu dem Bild des Christi zu machen. So there's the rub, guys and girls. Und da ist gewissermaßen der Knackpunkt, ja, Männer und Frauen. Ja. How do we actually put this into practice in our lives? Wie kann das also jetzt irgendwie in unserem Leben umgesetzt werden? Well, Jesus answered that question in this verse. Jesus hat in diesem Vers diese Frage beantwortet. Repent and believe the good news. Das heißt, tu Treue oder Buße und glaubt an das Evangelium. Well, okay. Okay. That sounds good. Naja, klingt gut. But what does that actually mean to me? Aber was bedeutet das jetzt für mich persönlich? What do I mean by repent? Was bedeutet das praktisch, Buße tun? Well, let's talk about that word repent for a moment. Sprechen wir mal genau über dieses Wort, was wird jetzt mit dem Deutsch mit Buße oder Reue tun? Strip it of all of its sub-meanings into its very core meaning, it means just this. Wenn wir einmal all diese Bedeutung drumherum irgendwie beiseite tun und zum Kern der Bedeutung kommen, dann ist es folgender. Change the way you think. Ändert einfach eure Gesinnung, die Art und Weise, wie ihr denkt. That's really all it means. Das ist alles, was es bedeutet. Now, because of the context that this word repent is in the scripture. Aber wegen dem Zusammenhang, in dem dieses Wort in der Schrift steht, it takes on the finer meanings of bekommen da noch weitere Bedeutungen dazu. Not just changing the way we think, das heißt, dass wir nicht nur allein ändern, wie wir denken, but at the same time turning our face toward God. Sondern gleichzeitig auch, dass wir damit halt uns Gott zuwenden. So the first step in becoming more and more like Jesus is, also der erste Schritt dazu, mehr und mehr wie Jesus zu werden, ist der, we need to change the way we think. Wir müssen einfach unsere Denkweise, unseren Sinn ändern. The way we understand things needs to be different. Die Dinge, wie wir, die Art und Weise, wie wir Dinge verstehen, müssen sich ändern. This is the first step. Das ist der erste Schritt. Well, how does that happen? Aber wie kann das geschehen? Well, actually, that is a work only the Holy Spirit can do. Und tatsächlich ist das einfach nur ein Werk, was der Heilige Geist vollbringen kann. We are totally dependent on God's Spirit to change our minds and make us think different ways. Wir sind vollständig abhängig von Gottes Geist, dass er einfach unsere Gedanken ändert oder wendet. And God uses various tools to do that. Und Gott verwendet dazu verschiedene Instrumente, um das zu vollbringen. Preaching of the Word is one. Die Predigt des Wortes ist einer dazu. Personal Bible study and Bible reading is another. Persönliches Lesen in der Bibel oder auch Bibelrunden ist ein weiterer Punkt dazu. Sincere prayer is another. Aufrichtiges Gebet. Coming together like we do to worship him and to raise our hands and praise him, that's another. Oder zusammenzukommen, wie jetzt hier, dass wir ihn gemeinsam anbeten, auch unsere Hände vielleicht heben. These are all ways that we put ourselves in the place where God can change our minds. Das sind alles Möglichkeiten, dass wir uns einfach an diesen Punkt begeben, wo Gott einfach unsere Gedanken, unsere Denkweise verändern kann. Do you begin to see the importance of being in church? Erkennt er dabei jetzt, wie wichtig es ist, dass wir einfach herkommen in die Gemeinde? Do you begin to see the importance of getting into this word and reading this word? Erkennt ihr praktisch, wie wichtig ist, dass wir dieses Wort, dass wir hineingehen in das Wort und dass wir es lesen? See the importance of trying to understand what the Word of God says. Seht ihr die Bedeutung und die Wichtigkeit, dass wir verstehen, was das Wort Gottes sagt? Do you see the importance of being with people who love God too? Und erkennt ihr die Wichtigkeit davon, mit Menschen zusammen zu sein, die das Wort Gottes auch lieben? Because all of these things put you in the position where the Holy Spirit can speak to your heart and mind and turn the way you think. Denn all diese Dinge bringen dich an diesen Punkt, dass der Heilige Geist praktisch dein Herz und auch deinen Sinn verändern kann. And then, after that's happened, und nachdem dies so geschehen ist, comes an even more difficult thing. Dann kommt etwas, was eigentlich noch schwieriger ist. Repent. Da heißt es, tut Buße oder Treue. And believe. Und dann heißt es glaubt. Well, now let's talk about this word believe. Lass uns einmal darüber sprechen, wie dieses Wort und glaubt. Because we run around saying, oh, I believe that. Denn wir laufen ja schnell so durch die Gegend und sagen, ja, natürlich glaube ich das. Somebody said that, I believe that. Jemand hat das gesagt, klar glaube ich das. Where really all we're saying is, I understand that. Aber eigentlich, was wir da sagen, ist ja, irgendwie verstehe ich das. Mentally, I get it. Also irgendwie da im Kopf, da habe ich schon irgendwie mitgekriegt. I would say that half of the battle that we have is after we understand. Ich glaube, dass die Hälfte des Kampfes einfach dann geschieht, nachdem wir bereits verstanden haben. And the other half of the battle is when we believe. Denn die zweite Hälfte dieses Kampfes ist erst dann geworden, wenn wir auch wirklich glauben. This word believe is also a very, very interesting word. Dieses Wort Glauben ist auch ein interessantes Wort. It means basically to agree with. Es bedeutet eigentlich im Grunde genommen, dass wir mit jemandem oder etwas übereinstimmen. But aber there's another component added to this when you put it in its context. Aber wenn man es im Zusammenhang sieht, da gibt es noch eine weitere Komponente, die da hinzugefügt ist. And that is we understand. Das ist, dass wir verstehen. And we actually want to do what it says. Und dann auch das einfach ausführen wollen, was uns das sagt. Anybody but me have trouble making that step sometimes? Also gibt es jemanden außer mir, der da irgendwie Schwierigkeiten hat, eben genau diese Schritte zu vollziehen? Oh yeah, God, I know that's true. Ja, Gott, ich weiß, dass das wahr ist. Oh yeah, God, I agree. Ja, ich stimme da auch zu. But you're actually asking me to do it? Aber du bittest mich auch, das zu tun? Can you see where that jump happens? Also könnt ihr sehen, wo dann dieser Schritt geschieht? This is the place where the Spirit of God lets you do the work. Und da ist der Punkt, wo der Heilige Geist einfach dich ranlässt. It's a thing called choice. Und zwar bist du da dran, eine Entscheidung zu treffen. God will never take your choice away. Gott wird nie deine freie Entscheidung wegnehmen. You can make good choices. Du magst vielleicht gute Entscheidungen treffen. You can make bad choices. Oder vielleicht auch schlechte Entscheidungen treffen. Or you can make no choice. Oder vielleicht auch gar keine Entscheidung. But all of these, all Aber of these all diese Dinge are something you do with your will. Sind ja Dinge, die du tust. Das sind deine freien Willensentscheidungen. It's something that you actually point your feet and start walking. Und das ist irgendwie so, als wenn du da deine Füße setzt und beginnst, einfach Schritte zu machen. Here is where true growth in Christ happens. Und genau dort ist praktisch, wo echtes Wachstum in Christus geschieht. When we say, wenn wir sagen, Lord, Herr, Lord, Herr, you're my Lord, du bist mein Herr, and because you're my Lord, und weil du mein Herr bist, you own all of me, gehört dir alles. And no matter how scary it is, und egal wie vielleicht Furcht einflößend das ist. No matter what I think I may have to give up. Und egal, was ich da vielleicht denken mag, was ich aufgeben muss. No matter what my friends might think of me. Oder was vielleicht Freunde von mir denken werden. I'm going to actually do what I understand. Ich werde das tun oder umsetzen, was ich verstehe. Actually, an amazing thing happens when you start down that road. Und Erstaunliches geschieht, wenn du dann dich auf diesen Weg beginnst, auf diese Straße. As you begin to make the choices, wenn du dann anfängst, diese Entscheidung zu treffen, God gives you more understanding. Gibt euch Gott noch mehr Verständnis. So you get to make more choices. so kannst du noch mehr Entscheidungen treffen. So that you get more understanding. Um noch mehr Verständnis zu erlangen. So that you get to make more choices. Und dass du noch mehr Entscheidungen treffen kannst. And you have more understanding. Und noch mehr Verständnis erlangst. And in that process you become more and more like Jesus. Und in diesem Prozess wirst du mehr und mehr wie Jesus. You become the channel wherewith God. Und du wirst damit dann einfach zu dem Kanal. Takes this kingdom of God in the heavens. Wo Gott einfach das Reich Gottes und die Himmel nehmen kann. Channels it through your life. Und es, du einfach dafür ein Kanal bist, einfach ein Medium, durch das es verbreitet wird. And brings it into being on this earth. Sodass es also einfach hier auf der Erde auch verbreitet und entstehen kann. Verbreitet wird und entstehen kann. Now some really, really good news. Und das sind wirklich gute Nachrichten. One day Jesus is coming back. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. And then we live by sight rather than by faith. Und dann können wir auch der Sicht nach leben und nicht allein dem Glauben nach. And this process of understanding and choosing and understanding and choosing. Und dann dieser Prozess, dass wir verstehen müssen, dann entscheiden müssen, um wieder zu verstehen und dann wieder zu entscheiden, ceases to be a struggle anymore. Wird dann nicht mehr dieser Kampf sein. But until then, he's offered us these choices. Aber bis dahin hat uns diese Entscheidung und diese Wahl angeboten. I want to cover one more point. Ich möchte noch einen Punkt hier abdecken. The time has come. Die Zeit has come, ist gekommen, okay? What did Jesus mean? Oh, there's an important point. I left out. I need to say this to you. Also das ist ein wichtiger Punkt, muss ich euch sagen. The kingdom of God is near. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. This word near is also a very interesting word. Dieses Wort nahe oder nahe gekommen ist auch ein wichtiges Wort. If you take it and put it into the full context of the scripture, wenn man das einfach nimmt und das in den gesamten Schriftzusammenhang stellt, this could better be translated this way. Dann könnte es vielleicht so besser übersetzt werden. The kingdom of God is available to you right now. Das Reich Gottes ist für dich gerade, steht für dich gerade bereit. That's really good news, isn't it? Das ist gute Nachricht, es steht für dich bereit. So it's not like we have to go beat doors down to find God's kingdom. Das ist also nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Türen oder Toren einschlagen müssten, um Gottes Reich zu finden. It's right there available to you right now. Es ist da direkt für dich bereit. Right where you sit. Dort, wo du bist, es liegt da bereit. Es steht für dich bereit. Right where you are. Es steht für dich bereit, genau dort, wo du bist. God's kingdom's available to you. Gottes Reich, es steht für dich bereit. Okay, the time has come. Die Zeit ist gekommen. Es ist erfüllt. Well, Jesus meant specifically in this verse. Jesus hat ganz spezifisch in diesem Vers gemeint. That at this point in history. Dass in diesem Zeitpunkt der Geschichte. Jesus had come. Jesus gekommen ist. And he was the embodiment and the content of the kingdom of God. Und er war die Verkörperung und auch der Gegenstand, der Inhalt des Reiches Gottes. Now is the time of the fulfillment of all the prophecies. Jetzt ist die Zeit der Erfüllung aller Prophezeiungen gekommen, sagt er. Now is the time of the fulfillment of what God wants to do in his creation. Nun ist der Zeitpunkt dessen gekommen, oder all der Dinge, die Gott in seiner Schöpfung vollbringen möchte. Well, let's bring this one a little closer to us too. Und tun wir das auch einmal so aufbereiten, dass das für uns ein bisschen näher kommt und verständlicher wird. The time has come. Die Zeit ist gekommen. I think I can look around this room and I can see that you're just like me. Wenn ich mich herumschaue hier, dann kann ich eigentlich sehen, dass ihr genauso seid wie ich. God is speaking to each one of us about something in our lives. Gott spricht zu jedem einzelnen von uns über irgendein Anliegen in unserem Leben. Oh, it can cover so many topics. Und es kann so viele verschiedene Themen oder Punkte abdecken. But God has been speaking to you about something in your life. Aber Gott, der spricht einfach zu etwas in deinem Leben. Well, I think the word to us is now is the time. Und ich denke, für uns ist einfach an uns richtet sich dieses Wort. Jetzt ist diese Zeit. Now is the time to deal with that issue. Jetzt ist diese Zeit, um einfach diesen Punkt, dieses Thema zu behandeln. If God's speaking to your heart, now is the time. Und wenn Gott einfach zu deinem Herzen spricht, sagt, warte mal auf, jetzt ist diese Zeit für dich gekommen. Because it's the work of the Spirit denn es ist ja das Werk des Geistes, to bring these things to our mind. Dass er diese Dinge uns in Erinnerung ruft. Make us aware of our need to make choices. Dass er uns dies zu Bewusstsein bringt, dass wir bestimmte Entscheidungen treffen müssen. And to encourage us to take the step in obedience. Und dass er uns darin ermutigt, dass wir diesen Schritt im Gehorsam machen. Whatever that might mean to you. Was auch immer das für dich vielleicht bedeuten mag. Well, we've been talking about a lot of things about the kingdom today. Wir haben über Menge Punkte gesprochen bezüglich des Königreichs heute. And with the possibility of repeating myself too much, I'm going to say something. Und auch wenn es jetzt möglich ist, dass ich mich vielleicht für einige Zuseher wiederhole, möchte ich doch etwas sagen. Who is the kingdom of God available to? Wem steht dieses Reich Gottes bereit? You can go to Matthew 11, 28 and 30 at another time. Just says, come to me all that labor and are burdened. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28 folgende heißt es da, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. The kingdom of God is available to anyone. Also das Reich Gottes steht allen bereit. Who is willing to pay the price. Der bereit ist, den Preis zu zahlen. That's the parable of the pearl. Das ist die Parabel der Perle. I want to do a quick summary and we're going to pray together. Ich möchte kurz zusammenfassen, dann werden wir beten. The things we've talked about today has been the kingdom of God is here right now and it's available to you. Also ein Punkt, worüber wir gesprochen haben, war, das Reich Gottes, das steht bereit und das ist für euch bereit, für jeden von uns. It's important to know, isn't it? Und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. The kingdom of God cannot be separated from the person of Jesus Christ. Das Reich Gottes kann nicht von der Person Christi losgelöst oder getrennt werden. You can't ever separate the kingdom of God from Jesus. Du kannst das Reich Gottes nie von Jesus irgendwie losgelöst sehen. To enter into the kingdom day by day, um in dieses Reich einfach einzutreten, Tag für Tag, requires that we put ourselves in a place to have our minds and understanding changed. Es ist erforderlich, dass wir an einem Platz sind, wo unser Verständnis, unser Verstehen einfach immer konstant verwandelt wird. And then we need to have the courage to act on what he tells us. Und dann müssen wir einfach den Mut haben, auch nach dem zu handeln, was er uns sagt. And the good news is you have the power to make that choice. Und die gute Nachricht ist, dass ihr diese Macht von ihm erhalten habt, auch die Entscheidung zu treffen. Let's stand together. Stehen wir gemeinsam auf. I don't know where you are today. Ich weiß nicht, wo ihr vielleicht heute steht. Some days I hardly know where I am. Also manchmal weiß ich überhaupt nicht, wo ich selbst stehe. But the truth is, God knows where you are. Aber die Wahrheit ist die, dass Gott weiß, wo ihr steht. God knows what he wants to do in your life. Und Gott weiß auch, was er in eurem Leben tun möchte. Maybe you're struggling with something in your life and you just need to hear God's voice. Und vielleicht müht ihr euch mit etwas ab in eurem Leben und es ist einfach notwendig, dass ihr Gottes Wort dazu hört. And you just need to obey him. Und ihm darin gehorcht. I know enough of you here to realize that many of us carry troubles and pains. Ja, also ich kenne viele von euch gut genug, um zu wissen, dass viele von uns einfach oftmals beladen sind und vielleicht auch Schmerz mit sich herumtragen. Maybe this is the day God wants you to lay that at his feet. Und vielleicht ist das einfach der Zeitpunkt, wo Gott möchte, dass ihr es ihm einfach zu den Füßen legt. And trust him. Und ihm vertraut. Maybe it's a day that you need to give up something that's held you back from God. Und vielleicht ist das der Tag, wo ihr einfach etwas abgeben müsst, was euch von Gott irgendwie zurückgehalten hat. Maybe you don't even know God. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. The kingdom of God is for you too. Das Reich Gottes, es steht auch für dich bereit. You enter that kingdom of God through Jesus. Du trittst in dieses Reich Gottes ein durch Jesus. The one who paid all of it for us. Der ja alles für uns bezahlt hat. I don't know where your need is, but we're going to take just a moment or two and we're going to pray right where you are. Ich weiß nicht, was dein Bedürfnis jetzt gerade ist, aber wir werden uns einen Moment Zeit nehmen, genau da, wo wir jetzt stehen. Now is the time. Jetzt ist der Moment. This is the place. Und das ist der Ort hier. God wants to meet you here. Gott möchte dir begegnen. So let's spend just a few minutes praying and jetzt let you deal with God. Lass uns einfach einen Moment beten und dass Gott einfach mit diesen Dingen umgehen kann mit uns. Father, I pray now that Vater, ich bete jetzt. Whatever work you're doing in whatever lives here. Was auch immer für Werk du gerade vollbringst. In welchem Leben auch immer hier. That you'd seal it with your spirit. Dass du einfach dieses Werk mit deinem Geist versiegelst. Lord, I just pray the enemy could not steal away what you're doing now. Dass der Feind einfach nicht das wegstehlen kann, was du tust oder getan hast. Make us into those people you want us to be. Mach uns zu diesen Menschen, die du haben möchtest. People who are good representatives of you in your kingdom. Menschen, die einfach gute Repräsentanten deines Königreichs sind. Make us a church that makes a difference in this city. Mach uns zu einer Gemeinde, die einfach einen Unterschied macht in dieser Stadt. Make us as a church a representative of you here. Mach uns einfach als eine Gemeinde, die Repräsentanten von dir sind hier. We trust you, we love you, Lord. Wir vertrauen dir und wir lieben dich. Maybe today you're at that point where you want to make a decision about vielleicht your eternity. Bist du heute auch hier und möchtest einfach diese Entscheidung treffen über deine Ewigkeit. You've never had your sins forgiven. Du hast noch nie einfach erlebt, dass deine Sünden dir vergeben wurden. You don't feel like you're so close to God. Du fühlst dich nicht so, als wenn du Gott nahe wärst. You want to make a new beginning today. Und möchtest diesen Neuanfang mit ihm machen. Pray with me. Bete. Lord God, Herr Gott, forgive my sins. Vergib meine Sünden. Wash away those things that keep me away from you. Und wasch diese Dinge weg, die mich von dir fernhalten. I want Jesus to be in my life. Ich möchte, dass Jesus in meinem Leben ist. So I offer myself to you. So gebe ich mir dir hin. Take me and wash me. Nimm mich und wasch mich. Bring me into that kingdom that we've been talking about. Bring mich in dieses Reich, worüber wir gesprochen haben. I pray it in Jesus' name. Und darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.